Kundgabe 5480. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.9.1952. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich lasse euch Menschen nicht allein, weil ich weiß, dass ihr dann verloren gehen würdet, weil ihr allein unfähig seid, eure Erdenaufgabe zu erfüllen. Ich stieg zur Erde, weil ich das wusste von Ewigkeit, dass ihr dem, dessen Willen euch in das Leben rief, unter Nützung göttlicher Kraft, wehrlos ausgeliefert waret, und weil ich euch gegen seine Knechtschaft helfen wollte. Ich bin wieder aufgestiegen in den Himmel. Als Mensch musste ich von euch scheiden. Ich konnte nicht ewig bei euch Menschen leiblich verbleiben, aber ich versprach euch meinen Geist, der bei euch bleiben sollte, bis an der Welt Ende. Leiblich wohl bin ich nicht mehr unter euch, doch geistig stets und ständig, so dass ihr euch niemals verlassen zu fühlen brauchet von dem, der euch ein wirklicher Helfer sein kann in jeder Not. Rufet mich an, auf dass ihr euch bewusst unter meinen Schutz begebet, und bleibet euch auch stets meiner Gegenwart bewusst, und ihr werdet jeder irdischen und geistigen Notlage Herr werden, denn ihr tut es dann mit mir, und ich will euch begleiten auf jedem Schritt. Ihr seid niemals allein, vorausgesetzt, dass ihr nicht allein sein wollet, und es ist euch völlig anheimgestellt, wem ihr euch anschließen wollet, mir oder meinem Gegner. Er wird immer bei euch sein. Er wird euch bedrängen oder euch locken zu sich. Ich aber bin stets bereit, euch Schutz zu bieten gegen ihn, wenn ihr selbst es wollet. Doch da euer Wille ausschlaggebend ist, greife ich nicht sichtlich ein, so er euch bedränget, sondern ich warte euren Ruf ab, der im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgesandt werden muss, um auch immer erhört zu werden. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Welch tröstliche Verheißung liegt in diesen Worten, dass ihr euch niemals vereinsamt zu fühlen brauchet, dass ihr niemals verlassen seid von der Macht, die alles kann und auch will, weil sie euch liebt. Die nur auf euren Ruf wartet, um euch mit ihrer Gegenwart zu beglücken und euch zu geben, was ihr benötigt. Licht und Kraft, Liebe und Gnade im Übermaß. Amen.